Ein überaus feines Stimmchen lässt hingegen ein anderer Afrikaner hören, ein Riese zwar, dessen Atmen deutlich zu vernehmen ist. Es handelt sich um das schwarze oder Spitzmaulnashorn, das in einer imposanten Dreiergruppe zusammen mit einem Paar weißer oder Breitmaulnashörner unser Afrika-Haus bewohnt. Trotz ihrem abenteuerlichen Aussehen mit den beiden spitzen Hörnern auf dem Kopf sind diese tonnenschweren Riesen sehr liebenswürdige Pfleglinge. Ihr Stimmchen klingt fast wie das Fiepen eines Rehkitzes. Aber natürlich können Nashörner auch etwas kräftiger rufen, je nach der Stimmung, in der sie sich befinden. Meistens sind sie sehr ruhig. Auch bei der Fütterung kommt es zu keinerlei Aufregungen. Sie sind ja reine Pflanzenfresser, und wenn sich Billy, Faru und Susi an ihr schmackhaftes Heu machen und an die Rüben, so strahlen sie mit ihrem Schmatzen und Kauen hörbar zufriedene Gemütlichkeit aus. Aber da ist noch ein gackerndes Nebengeräusch. Das kommt zwar auch von den Nashörnern her, stammt aber von den schneeweißen Kuhreihern, jenen eigenartigen Vögeln, die hier im Afrikahaus genauso wie in ihrer afrikanischen Heimat mit den Nashörnern in einer eigentümlichen Partnerschaft, in einer Symbiose leben. Die weißen Vögel setzen sich zuweilen auf den Rücken der gutmütigen Rhinozerosse und picken geschickt nach Fliegen, welche durch die Ausdünstung der schweren Tiere angelockt werden. Übrigens zeichnen sich unsere Nashörner aus durch besonders schöne und lange Hörner. In anderen zoologischen Gärten sind die Hörner dieser Tiere oft ganz stumpf, abgescheuert, manchmal völlig abgefeilt durch stereotype Bewegungen, welche die Tiere in zu engen und zu langweiligen Gehegen ausführen. Hier auf dem Zürichberg stehen den Nashörnern kosmetische Einrichtungen zur Verfügung, nämlich zahlreiche Baumstämme, an denen sich die Hörner bequem wetzen und schön in Form halten lassen. Soll ich noch hinzufügen, dass diese grotesken Stirnaufsätze, mit denen gereizte Nashörner im Freien ohne weiteres ein Auto umwerfen können, aus reiner Hornsubstanz bestehen, das heißt eigentlich aus zusammengepappten Haaren. Im Gegensatz zu den paarigen Hörnern, etwa der Rinder, Antilopen, Schafe, Ziegen usw., so fehlt hier eine knöcherne Stütze. Aber diese Nasenhörner sind auch so solid genug. Und wird im Kampf doch einmal eines abgebrochen, dann kann es wieder nachwachsen.